1. Nachdem Jesus all dies wortbindet hat, sprach zu seinen Jüngern, 2. Wisst, dass in zwei Tagen das Passafis stattfindet, und der Menschensohn wird ausgeliefert, im gekreuzigt zu werden. 3. Daraufhin versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volks im Hof des Hohepriesters Kajaphas. 4. Dort beschlossen sie, Jesus durch ein List festzunehmen und in anschließend zu toten. 5. Sie waren sich jedoch einig, dies nicht waren des Fests zu tun, Unruhen im Volk zu vermeiden. 6. Als Jesus sich jedoch in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen aufhielt, 7. Kam ein Frau mit einem Alabaster Jafars voller kostbarer Salbe zu ihm und goss sie ihm über das Haupt, waren der bei Tisch saß. 8. Als die Jünger dies sahen, äußerten sie ihren Unmut und fragten, wo zu dies Verschwendung? 9. Man hat dies selbe Doktor verkaufen und den Erlös den Armen geben können. 10. Jesus bemerkt dies und sagt zu ihnen, warum macht der Frau Schwierigkeiten? Sie hat doch ein Gutswerk und mehr Wohlbracht. 11. Denn die Armen hat Jedesite bei Juk, Ming aber hat nicht immer. 12. Indem sie die selbe über meinen Leib goss, hat sie bereits für mein Begräbnis vorsorgt. 13. Wahrlich, ich sage euch, überall auf der Welt, wo dieses Evangelium verkündet wird man auch von ihrer Tat sprechen, ihrer zu gedenken. 14. Daraufhin ging einer der Zwölfjünger, namlich Judas Iscariot, zu den Hohen Priestern. 15. Fragte, was Walter mir geben, when ich in euch ausliefer? Sie wogen im daraufhin 30 Silberstück ab. 16. Von diesem Zeitpunkten suchte ein passend Gelegenheit, Jesus zu veriten. 17. Am ersten Tag des Fests der Angesorten brotraten die Jünger und Jesus Herren und fragten, wo sollen wir das Passamal für dich vorbereiten? 18. Antwortet, get in die Stadt zu einem bestimmten Mann und sagt ihm, der Meister lasst euch wissen, mein Zeit ist gekommen, bei dir wird ich das Passa mit meinen Jüngern feiern. 19. Die Jünger taten, why Jesus ihnen aufgetragen hat, und bereiteten das Passamal vor. 20. Als es Abend wird, setzte sich mit den Zwölfjüngern zu Tisch. 21. Warend sie essen, sagt Wahrlich, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. 22. Tief betrübt begannen sie nacheinander zu fragen, bin ich es etwa, Herr? 23. Erwidet, Dergenig, der gleichzeitig mit mir die Hand in die Schüssel torscht, wird mich verraten. 24. Der Menschensohn wird zwar seinen Weg gehen, why es in der Schrift über in geschrieben steht, doch wie Herr D.M. Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, wenn niemals geboren worden wäre. 25. Judas, der in Veriet, antwortet und fragte, bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagt zu ihm, du hast es selbst gesagt. 26. Warend sie essen, nahm Jesus brot, sprach den Siegen darüber, brach es und gab es den Jungen mit den Worten, nehmt, est, das ist mein Leib. 27. Danach nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und reichte in ihnen mit den Worten, 28. Trinkt all daraus, denn dies ist mein Blut des Bunds, das verweil zur Vergebung der Sünden vergossen wird. 29. Ich sage euch jedoch, von jetzten wird ich nichts mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag und dem ich es neu mit euch im Reich meines Vaters trinken wird. 30. Nachdem sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus am Olberg. 31. Daraufhin sagt Jesus zu ihnen, werdet in dieser Nacht allen mehr Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe Herde werden sich zerstreuen. 32. Nach meiner Auferstehung wird ich euch jedoch nach Galila vorausgehen. 33. Petrus erwidert ihm, selbst wenn all anderen und dir Anstoß nehmen, wird ich niemals Anstoß nehmen. 34. Jesus sagt zu ihm, Wahrlich, ich versichere dir, in dieser Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 35. Petrescint gegnet ihm, selbst wenn ich mit dir sterben must, wird ich dich niemals verlunien. Auch all anderen. Jünger sagten dasselbe. 36. Danach ging Jesus mit ihnen zu einem Grundstück namens Gethsemane und sagt zu den Jüngern, setzt euch hierher, während ich dorthin gehören biet. 37. Er nahm Petrus und die beiden Sohn des Zebedeus mit sich und begann, traurig und ängstlich zu werden. 38. Daraufhin sagt er zu ihnen, mein Seel ist zutiefst betrübt, jabis am Tod. Bleibt hier und wart mit mir. 39. Ging ein klein Stück weiter, warf sich auf sein Angesicht, betet und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so lasst diesen Kelchen mir vorübergehen. Doch nicht mein will gesche, sondern deiner. 40. Als zu den Jungen zurückkam, fand sie schlafend und sagt zu Petrus, konntet denn nicht ein Einsichtstund mit mir wachen. 41. Wat und betet, damit nicht in Versuchung geratet, der Geist ist zwar willig, doch das Fleisch ist schwach. 42. Zum zweiten Mal entfernt sich und betet, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, wann dies ich in trink, dann gesche dein will. 43. Als zurückkam, fand sie ernüt schlafend, denn ihr Augen waren schwer geworden. 44. Verlies sie ernüt, ging wieder weg und betet zum dritten Mal mit denselben Worten. 45. Daraufhin kam zu den Jungen und sagt zu ihnen, schlaft immer noch und ruht euch? Seht, die Stund ist gekommen, und der Menschensohn wird in die Hand von Sünden ausgeliefert. 46. Steht auf, lasst uns gehen. Seht, der mich verrat, ist schon da. 47. Warend noch sprach, erschien Judas, einer der Wolf, begleitet von einer großen Mensch, die mit Schwerten und Knappen bewaffnet war und von den hohen Priestern und Ältesten des Volks geschickt worden war. 48. Der Verräter hat ihnen jedoch einsachen gegeben, Dirgenage, den ich kassen word, der ist es, den Solter festnehmen. 49. Sogleich Trater und Jesus Herren, sagt, sei gegrust, Rabbi, und kast in. 50. Jesus erwidet ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Daraufhin traten sie nahe, legten Handen Jesus und nahmen ihn fest. 51. Und sieh, einer von Jesu begleiten streckte sein Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters einen hieb ihm ein Ohr ab. 52. Daraufhin sagt Jesus zu ihm, steck den Schwert wieder in die Schade, denn wes am Schwert greift, wird durch das Schwert am kommen. 53. Glaubst du etwa, ich konnte meinen Vater nicht bitten, mir soffert mehr als Wolf Legion in Engel zu schicken. 54. Why sollten sich dann aber die Schriften erfüllen, die besagen, das ist so geschehen mass? 55. In jener Stund sagt Jesus zu der Mensch, seid ausgezogen, mich festzunehmen, als ob ich ein Rohr wär, mit Schwerten und Knappen. Debi habe ich taglich im Tempel gelehrt, und hat mich nicht ergriffen. 56. All dies gesche jedoch, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Daraufhin verließen in Aljunger und Flohen. 57. Diogenogen, die Jesus fest genommen hatten, führten in zum Hohepriester Kajaffers, wo sich die Schrift gelehrten und die Ältesten versammelt hatten. 58. Petrus folgte im jedoch aus der Fern bis zum Hof des Hohepriesters, ging hinein und setzte sich zu den Dianen, zu sehen, wie die Sash ausgehen word. 59. Die Hohen Priester und der Gesamte Hoch Rat such ten jedoch nach Falschens Eugenosigen gegen Jesus, in zum Tod verurteilen zu konnen. 60. Sie fanden jedoch kein, obwohl viel Falschs Eugen auftreten. 61. Schließlich traten jedoch zwei Jungen auf und sagten, hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes abreißen und ihn in drei Tagen wieder aufbauen. 62. Der Hohepriester stand auf und fragte ihn, antwortest du nichts? Was sagen die Jungen gegen dich aus? 63. Jesus schwieg jedoch. Daraufhin ergriff der Hohepriester das Wort und sagt zu ihm, ich beschwor dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. 64. Jesus erwidet ihm, duest es selbst gesagt. Doch ich sejuk, von nunnen werdet er den Menschensen zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. 65. Daraufhin zeris. Der Hohepriester sein Kleider und rief, er hat Gotteslasterung begangen. Wozu brauchen wir noch weiteres Jugen? Seht, er hat die Lasterung jetzt selbst gehort. 66. Was ist your Meinung? Sie antworteten, ist des Tod schuldig. 67. Daraufhin spuckten Sie im INS Gesicht, schlugen in MIT Fausten und ander schlugen in MIT Nuppeln. 68. Sie sagten, Weiser Juns Doc, Christus, wer hat dich geschlagen? 69. Petrus saß jedoch draußen im Hof, als ein Magd zu ihm kam und sagt, du warst auch MIT diesem Jesus aus Galilä zusammen. 70. A Lunit es jedoch vor allen anwesenden und sagt, ich weiß nicht, wovon du sprichst. 71. Als er dann in den Torbogen hinausging, sorin ein ander Frau und sagt zu den Luten dort, dieser Mann war bei Jesus, dem Nazareth. 72. Und a Lunit es ernut mit einem Eden betert, ich ken diesen Mann nicht. 73. Kurz darauf traten die Amtsdi Händen und Petrus Herren und sagten, du bist tatsächlich auch einer von ihnen, den Dein sprach verrat dich. 74. Daraufhin begann er, sich zu verfluchen und zu schworen, ich ken diesen Mann nicht. Und sogleich krat ein Hahn. 75. Und Petrus erinnert sich an das Wort, das Jesus gesagt hat, eich der Hahn krat, wirst du mich dreimal verlunien. Daraufhin ging er hinaus und weinte bitterlich.